Ja, wir kommen jetzt zum Predigttext aus dem Buch Nehemia, Kapitel 4. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Mauern Jerusalems ausgebessert wurden, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen sich alle miteinander, hinzuziehen und gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach: Die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten, aus allen Orten, wo sie um uns wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Da stellte man sich auf unten hinter der Mauer an den offenen Stellen und ich ließ das Volk antreten nach seinen Geschlechtern mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und als ich ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk: Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Juda, das an der Mauer baute. Die da Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Und der die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk: Das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Woher ihr nun die Posaune tönen hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. So arbeiteten wir am Bau, während die Hälfte die Spieße bereit hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis die Sterne hervorkamen. Auch sprach ich damals zum Volk: Ein jeder bleibe mit seinen Leuten über Nacht in Jerusalem, damit wir in der Nacht für die Wache Leute haben und am Tage für die Arbeit. Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen unsere Kleider nicht aus, ein jeder hatte seinen Spieß zur Rechten. Wir sind in einer Predigtreihe in einem Buch im Alten Testament. Das kommt nach dem Buch Esra, kurz vor Esther. Und heute geht es bei Nehemia um ein ganz relevantes, praktisches Thema, denke ich, für dich und mich, aber auch für Kirchen und Gemeinden. Es geht um das Thema Kampf gegen Entmutigung. Es ist manchmal leicht, entmutigt zu sein, versus auf der anderen Seite wirklich so einen Glaubenszuversicht zu haben, einen Mut, wirklich ermutigt zu sein, versus entmutigt zu sein. Und lasst uns versuchen, mal ein bisschen in die Situation uns hineinzuversetzen von diesem Buch und von Nehemia. Vom Zeitlichen ist es so, dass das im Jahr 400, also wir befinden uns im Jahr 445 vor Christus, und es geht um Jerusalem. Jerusalem liegt in Schutt und Asche und vor allen Dingen auch die Stadtmauer liegt in Schutt und Asche. Das heißt, Feinde können ohne Probleme rein und raus spazieren. Man ist nicht sicher, nicht sicher für das persönliche Leben, aber man kann auch nicht in Ruhe Gottesdienst feiern im Tempel, weil die Feinde ständig rein und rauskommen können. Und wir hatten gesehen in Kapitel 1 und 2, dass Gott in seiner Gnade einen Mann berufen hat, nämlich den Nehemia, ein Jude. Der war im Exil gewesen in Susa in Persien und war dort aufgestiegen zum Mundschenk des persischen Königs. Das war das große Reich damals. Und Gott hat dann gewirkt bei dem Nehemia und hat ihn berufen nach Jerusalem, um dort mit den Juden vor Ort die Stadtmauer aufzubauen. Und dann, was man sieht im Kapitel 3, ist, dass die sich dann so an die Arbeit gemacht haben, diese Stadtmauer aufgebaut haben. Und wir lesen im Vers 35 das zunächst mal von einem der Feinde der Juden, wie er sich lustig macht über diese Bemühung. Da heißt es im Vers 35, aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach: Lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinaufspringt, reißt er sie ein. Das heißt, das könnt ihr ja gerade vergessen, eure Bemühungen. Das ist alles so schwach und so kläglich. Wenn da nur ein Fuchs mal ein bisschen auf die Mauer geht, dann bröckelt schon wieder alles zusammen. Es fällt alles zusammen. Und dann aber im letzten Vers vom Kapitel 3, direkt vor unserem heutigen Text, heißt es: Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe. Und das Volk gewann neuen Mut zu arbeiten. Interessant, die haben es jetzt geschafft, in der Gnade Gottes die Stadtmauer bis zur halben Höhe aufzubauen. Und vielleicht kennst du den Spruch, dass manche sagen oder fragen: Ist denn ein Glas halb voll oder ist es halb leer? Und es ist wirklich wichtig, ob du ein Glas immer als halb leer betrachtest oder ob du es als halb voll siehst. Glaubensmut, Mut und Zuversicht sind auch für dich persönlich und auch als Gemeinde im Reich Gottes extrem wichtig. Ich gebe euch ein persönliches Beispiel. Ich habe 2005 angefangen zu arbeiten als Pastor in einer Kirche in den USA, direkt nach meinem Theologiestudium. Und es war ganz spannend, da hat man das sehr deutlich gesehen, diese Wichtigkeit von Mut, Zuversicht versus entmutigt zu sein und so eine negative Sichtweise zu haben. Bei der Gemeinde, als ich angefangen habe, war auf der einen Seite gab es einige Dinge, die nicht so einfach waren. Was meine ich zum Beispiel? Die hatten, ich glaube, 2-3 Jahre vorher hatten sie noch 12 Pastoren. Die waren runter auf 2 Pastoren. Also in relativ kurzer Zeit waren 10 Pastoren gegangen und da gab es auch eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die unbedingt ihren Willen durchsetzen wollten gegen die ganze andere große Gemeinde und die haben schlichtweg einfach ein Stück weit Streit gesucht. Das hat dazu geführt, dass es letzten Endes dann so 2 größere Gruppierungen gab in der Gemeinde. Und im Grunde genommen am Ende die ganze Gemeinde im Prinzip entmutigt war und gesagt hat: Gott hat hier in der Vergangenheit so großartige Dinge getan, aber jetzt haben wir Probleme über Probleme. Und viele haben mir gesagt, es war wie wenn so eine schwarze Wolke praktisch über der Kirche schwebt. Das war die eine Sichtweise. Wirklich, das Glas ist halb leer. Oh je, wie schlimm. Und auf der anderen Seite war es eine Kirche, eine Gemeinde mit einem super tollen Gebäude, wo 2500 Leute reinpassen im Gottesdienst. Und es war ziemlich voll gewesen an einem normalen Sonntag. Also gute 2000 Leute waren da gewesen, haben Gott angebetet, geehrt, gepriesen, tolle Musik, bibelzentriert, evangeliumszentriert. Jesus Christus wurde groß gemacht. Und für mich aus Deutschland kommend, war es natürlich relativ leicht, die positiven Dinge zu sehen. Ich habe gewusst, okay, es gab Probleme, aber auf der anderen Seite wusste ich ganz genau, wow, das ist so ein reicher Schatz, was Gott hier schon getan hat und auch was er jetzt tut. Es gibt keinen Grund, hier irgendwie entmutigt zu sein. Und ich habe als Pastor dann im Prinzip nichts anderes gemacht, als einfach zu sagen: Schaut auf Gott, schaut auf Jesus Christus, das Wort Gottes. Lasst uns an die Arbeit machen, wir können ermutigt sein. Wieso? Weil Jesus Christus, der lebendige Gott, den entscheidenden Sieg errungen hat. Er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er hat uns sein Wort gegeben. Er tut uns so viel Gutes. Und es ist extrem wichtig, auch in so einer größeren Gruppe, in einer Gemeindekirche, wie auch für dich persönlich, mit Glaubensmut und Zuversicht ranzugehen und immer wieder den Blick auf den auferstandenen Jesus Christus zu haben. Wir schauen uns jetzt in diesem Text heute Morgen 7 Hauptpunkte an. Der erste ist der Widersacher oder der Gegenspieler Gottes oder auch Teufel. Der hasst es, wenn das Reich Gottes gebaut wird. Das sind die ersten beiden Verse. Der zweite Punkt ist, wir beteten und stellten Wachen auf. Vers 3. Und dann der dritte Hauptpunkt ist, zu schwach, zu viel. Wir können nicht an der Mauer weiterbauen. Das ist der Vers 4. Und dann kommt der Plan der Widersacher, das ist Verse 5 und 6. Und dann kommt Nehemia und sagt, fürchtet euch nicht. Der fünfte Hauptpunkt, fürchtet euch nicht. Denkt an den Herrn. Das ist der Vers 8. Und dann sechstens, Gott macht den Plan der Feinde zunichte, Vers 9. Und dann der letzte Hauptpunkt, das ist Verse 10 bis 17, mit Weisheit und Hingabe zu dienen. Zunächst mal zum ersten Punkt, der Widersacher Gottes, der Gegenspieler Gottes, der Teufel, der hasst es, wenn das Reich Gottes gebaut wird. Wir sehen das hier in diesem Text gleich in den ersten beiden Versen. Da wird hier geschrieben von einem Sanballat, das war der Statthalter oder der Ministerpräsident, Gouverneur von Samaria, und dann Tobia, die Araber, die Ammoniter und Aschdoditer. Und wenn man sich das anschaut, einfach mal geografisch, man hat Jerusalem, wie gesagt, liegt ziemlich in Schutt und Asche, aber die haben es geschafft, in der Gnade Gottes die Mauer mal bis zur halben Höhe aufzubauen. Und geografisch dieses Sanballat, die waren im Norden von Jerusalem. Tobia und die Ammoniter, die waren im Osten, die Araber, die waren im Süden und auch die Einwohner von Aschdod, die waren im Westen. Das heißt, die waren rundum umzingelt von den ganzen Feinden Gottes. Und hier heißt es dann im Text, als die sich tatsächlich an die Arbeit gemacht haben und die Mauer bis zur Hälfte aufgebaut hatten, da heißt es, da wurden sie sehr zornig. Diese Feinde der Israeliten, sie wurden sehr zornig. Und Vers 2, sie verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Und das ist leider immer wieder so. Es gibt Phasen, wo wir auch wirklich Frieden erleben, ganz viel Segen, wo Dinge aufblühen, aber es gehört auch zur Glaubensrealität, dass wir auch in der Nachfolge an Christus immer wieder auch gewisse Widerstände erleben. Und das ist oft auch in besonderer Weise geistlich. Ich lese mal aus Epheser Kapitel 6, da heißt es, nun noch ein letztes. Paulus schreibt hier an die Christen in Ephesus, lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Es geht hier um geistliche Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die natürlich dich und auch uns als Kirchen und Gemeinden entmutigen wollen. Die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Der Teufel, das muss dir bewusst sein, er ist wirklich derjenige, der darauf aus ist, zu zerstören. Leben zu zerstören und auch Beziehungen zu zerstören. Er steht hinter allem Guten, hinter allem Bösen, und Gott auf der anderen Seite ist der Autor von allem Guten. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, das ist genau das, was ich sage, ist eine Realität, wenn die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Warum? Weil Jesus Christus der Sieger überhaupt ist. Und dann Verse 16 und 17. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Das ist ein ganz wichtiges Bild. Das ist tatsächlich, was du und ich und wir auch als Kirche, Gemeinde und Gemeinden weltweit immer wieder erleben, dass solche feurigen Pfeile geschossen werden. Und es ist unangenehm, das verletzt, das tut weh. Aber da ist es wichtig, hier heißt es, Gott schenkt uns in seiner Gnade den Schild des Glaubens, wirklich den Schild auch hinzuhalten, einzusetzen. Was macht ein Schild? Der beschützt dich. Das heißt, diese feurigen Pfeile, die landen im Schild und nicht auf dich, aber das ist was Aktives, was man tun muss. Kampf gegen die Entmutigung, das geht nicht einfach nur so irgendwie, sondern da muss man in der Kraft des Heiligen Geistes, in seiner Gnade, immer wieder auch aktiv sein gegen diese Entmutigung. Weil der Teufel weiß auch, wenn es ihm gelingt, dich, mich, uns als Gemeinde, Gemeinden weltweit zu entmutigen, dann werden wir ziemlich passiv sein. Es gab wirklich mehrere Jahrzehnte, Gott hatte denen schon früher gesagt, bau den Tempel auf, bau die Stadtmauer auf. Und die hatten vielleicht mal angefangen, aber dann haben sie es wieder liegen lassen, weil sie entmutigt waren. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel, das ist das Schwert, mit dem wir gegen solche Angriffe kämpfen können. Und hier im Text, wie gesagt, die Feinde rings um Jerusalem herum, die sind zornig geworden. Und dann heißt es hier im Vers 3, das führt uns zum zweiten Hauptpunkt, was haben die gemacht mit Nehemia? Die haben zu ihrem Gott gebetet, wir aber beteten zu unserem Gott und sie stellten Wachen auf Tag und Nacht. Das ist genau das, was wir, glaube ich, letzte Woche hatten, wo ich gesagt habe, in der Bibel wird immer wieder gesagt, du und ich sind 100% verantwortlich. Das, was du tust, ist extrem wichtig, zu 100% verantwortlich, aber du und ich sind auch zu 100% abhängig von Gott. Das ist dieses, im Lateinischen sagt man dieses ora et labora, arbeiten und beten, wirklich beides. Stark sein im Beten, zu Gott zu rennen, gerade auch wenn solche Widerstände, Angriffe kommen, zu beten, aber auch das zu tun, was du und ich tun müssen. Und dann kommen wir zum dritten Hauptpunkt im Vers 4. Ganz viele von ihnen sind aber entmutigt, wohlgemerkt, obwohl die es geschafft hatten, schon die Stadtmauer bis zur halben Höhe aufzubauen. Das war ein grandioser Erfolg gewesen. Und trotzdem haben die sich massiv entmutigen lassen. Da heißt es, und das Volk von Juda sprach. Das heißt, es waren jetzt nicht nur ein paar wenige, die dort entmutigt waren, sondern das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Allein die Aussage, die Kraft der Träger ist zu schwach, ist einfach Nonsens. Wir wissen vom Text später, dass die Träger es geschafft haben, als sie dann wieder Glaubensmut und Zuversicht hatten, dass sie sogar eine Waffe bei sich getragen haben und trotzdem die ganzen Sachen, den Schutt und so weiter, auch noch getragen und geschleppt haben. Das heißt, diese Aussage hat schlichtweg nicht gestimmt. Aber warum haben sie sich denn so entmutigen lassen? Und da gibt es zwei zentrale Gründe dafür. Das eine ist, diese Aufgabe, Jerusalem, die Stadtmauer aufzubauen, es war eine große, eine anstrengende Arbeit. Und manchmal, wenn man lange gearbeitet hat und es ist eine große Aufgabe, gibt es Zeiten, wo man irgendwann müde und erschöpft wird. Und dann natürlich noch hier die Kombination dazu, diese ganzen Feinde ringsherum. Und das ist die ganz typische Vorgehensweise des Teufels. Zwei Punkte. Das eine ist, der Widersacher Gottes, der möchte dir, der möchte uns, der möchte mich Angst machen. Angst und Furcht sind immer Kennzeichen des Teufels. Er möchte dir Angst machen. Er möchte dir Furcht machen. Und das andere ist, in deinen Gedanken möchte er dir Gedanken eingeben wie, ach, das klappt doch eh nicht. Das bringt doch nichts. Das ist doch unmöglich. Das wird niemals geschehen. Ich überträge es mal hier auf uns in Deutschland zu sagen, ach, es bringt doch eh nichts. Wir können lange für Erweckung beten. Die großen Massen, die machen andere Dinge, die werden Jesus niemals wirklich lieben und kennen. Unsere Kirchen, die tollen Kirchengebäude in München, ach, das werden wir doch nie erleben. dass die zu Tausenden gefüllt sein werden an normalen Sonntagen. Ach, das passiert doch eh nicht. Dann sagt der Teufel, ach, dann lassen wir es lieber gleich bleiben. Bringt doch eh nichts, wird nicht passieren. Und ich möchte dir sagen, überleg dir mal ganz konkret, wo hat Gott, Jesus Christus, für dich persönliche Berufungen, wo du aber in der Gefahr stehst, genau das zu tun, was der Teufel macht, zu sagen, ach komm, es klappt ja nicht. Ist zu groß, zu schwach sind wir. Es wird nicht passieren, es wird nicht geschehen. Und es führt uns zum vierten Punkt hier, der Plan dieser Widersacher Gottes, da heißt es hier, unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Das heißt, diese Feinde der Israeliten rings um Jerusalem herum, die haben gesagt, wir werden sie überraschen und dem Ganzen ein Ende machen. Und jetzt kommt es richtig heavy hier im Vers 6, da heißt es, als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, das heißt in der Nähe von Jerusalem kamen und uns wohl 10-mal sagten. Das heißt, das sind plötzlich die Juden, die in der Umgebung von Jerusalem gewohnt haben, die praktisch da mitbekommen haben, was da los ist bei den Feinden von Israel. Und die sind dann gekommen zu den Juden in Jerusalem. Aus allen Orten haben sie gesagt, wo sie um uns, also um Jerusalem herum wohnen, ziehen sie gegen uns heran. Und das ist wiederum etwas absolut Typisches, für wie der Teufel agiert. Was ist es? Ich habe gesagt, er macht Angst, er gibt dir Gedanken, klappt ja eh nicht, braucht man gar nicht versuchen. Und jetzt baut er eine ganz gewaltige Drohkulisse auf. 10-mal wird ihnen gesagt, schaut mal, von überall her ziehen sie schon gegen euch los. Da wird so ein riesen Ding gemacht, riesengroß, riesige Probleme, keine Chance. Wir können uns im Grunde genommen gleich verkriechen. Und es ist so typisch, dass der Teufel zum einen diese Angst macht, aber dann es auch noch viel größer macht, als ob der Widerstände viel größer sind, als sie in der Realität tatsächlich sind. Und jetzt schaut mal, was der Mann Gottes Nehemia tut. Der Mann, den Gott hier berufen hat, und da heißt es hier im Vers 8, das ist dann der fünfte Hauptpunkt, und als ich, das ist der Nehemia, ihre Furcht sah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und dem übrigen Volk. Das heißt, er sieht ihre Angst und er weiß, das ist gefährlich, das ist schlecht. Wenn wir weiterhin so in Angst agieren, dann können wir es gleich aufgeben. Und als ich ihre Furcht sah, was sagt er? Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß, und hier der Luther tut es ein bisschen unglücklich übersetzen, der schreibt, der groß und furchtbar ist, eigentlich ist es wörtlich, der furchtgebietend ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Das heißt, was macht Nehemia? Nehemia sagt zu ihnen, zunächst mal, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und es ist wichtig, dass du und ich das auch immer wieder hören. Es ist so leicht, Angst zu haben, zu entmutigt zu sein, zu sagen, fürchtet euch nicht. Du musst keine Angst haben, fürchte dich nicht. Warum? Denke an wen? Denke an den Herrn, denke an Jesus Christus. Hier wird auch beschrieben dann, wie groß dieser Herr ist, der groß und furchtgebietend ist. Und ich bin jetzt nicht sicher, das habe ich leider nicht nachgeschaut am Hebräischen, ich bin nicht ganz sicher, wo es heißt, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen, Häuser. Das kann sein, dass Luther hier recht hat, dass es einfach heißt, okay, wenn ihr jetzt dran denkt, wie großartig und mächtig dieser Gott ist, dann könnt ihr rausgehen und weiter arbeiten und kämpfen und streiten. Oder ob da vielleicht sogar drin steckt, was in anderen Bibelversen immer wieder gesagt wird, aber der Herr wird für dich, er wird für euch kämpfen und streiten. Habt keine Angst, und du und ich müssen uns daran erinnern, gerade in Zeiten, wo du in der Gefahr stehst oder versucht bist, entmutigt zu sein, kraftlos, ohne Glaubenszuversicht zu sagen, ich blicke auf diesen Herrn Jesus Christus. Und die Bibel sagt mir ganz klar, beispielsweise Matthäus, ganz am Ende des Kapitels heißt es, dass Jesus Christus alle Macht und alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Meinen Problemen, meinen Herausforderungen sage, denke an Jesus Christus und denke daran, was Jesus Christus auch gerade jetzt tun kann und tun will. Und es ist interessant, ich habe selber nie gezählt, aber es wird geschrieben von Leuten, die angeblich das gezählt haben, dass in der Bibel angeblich 365 Mal drinsteht, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wenn das so ist, dann ist es sicher kein Zufall, weil das Jahr hat 365 Tage. Das heißt, du und ich, und das weiß Gott, wir brauchen diese Zusage von Gott. Fürchte dich doch nicht. Ich, der lebendige Gott, der auferstandene Jesus Christus, ich habe es im Griff. Ich habe dein Leben im Griff. Ich weiß auch, was hier vor sich geht. Und es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und entmutigt zu sein. Sondern lass uns fröhlich Jesus Christus nachfolgen, ihm dienen und gespannt sein zu sehen, was er tut. Und ich weiß, dass das nicht unbedingt heißt, dass Gott dann immer komplett alles so macht, wie du und ich wollen. Aber lass uns mal überlegen, was ist denn eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann, ist der Tod, das Sterben. Das ist das wirklich Schlimmste. Und Jesus Christus hat den Tod bereits besiegt. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist tatsächlich auferstanden. Das kann dir auch keine andere Religion in dieser Welt bieten. Das kannst auch du nicht bieten. Jesus Christus ist der Einzige, der den Tod besiegt hat. Und da haben wir mannigfaltig Nachweise, nicht nur von der Bibel, auch außerhalb der Bibel, Nachweise, Bestätigungen, dass Jesus Christus am Kreuz tatsächlich getötet wurde, gestorben ist und dass er dann aber wieder gelebt hat. Das ist das Allerschlimmste, was passieren kann, ist zu sterben und dann zu wissen, dass wenn ein Mensch an Jesus Christus glaubt, dass dann selbst der Tod nicht, das Sterben nicht das Ende ist, sondern dass, weil Jesus den Tod besiegt hat, diese Person, du, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm dein Leben anvertraust, dass du mit Jesus ewiges Leben haben wirst. Das heißt nicht, dass alles einfach ist. Ihr kennt oder einige von euch kennen Pastor Sam und seine Frau Lizzie Goodwin. Die haben ein kleines Kind verloren, das gestorben ist im Alter von 1 Jahr. Da haben auch viele gebetet, aber es ist trotzdem ein ganz anderer Trost zu wissen, sie werden dieses Kind Simi im Himmel wiedersehen. Dieses kleine Kind mit 1 Jahr konnte ja noch nicht jetzt so ein Glaubenszeugnis machen, aber das wirklich zu wissen, selbst wenn es zum Extrem kommen sollte, das ist das Sterben. Und Gott schenkt oft, dass es nicht so weit kommt, Gott sei Dank, aber selbst wenn so kommen sollte, Jesus hat auch da schon Vorsorge getroffen. Er hat den Tod besiegt. Und ich habe vor ein paar Monaten mal erzählt von dieser Familie, wo ein 17-jähriger Jugendlicher gestorben ist. Und der Vater hat zum Pastor gesagt, was würden wir denn machen, wenn ich nicht wüsste, dass er an Jesus glaubt? Das ist im Grunde genommen das Schlimmste, wenn ein Mensch in die Ewigkeit abberufen wird, ohne diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Das ist die Tragödie schlechthin. Und das heißt, Nehemia hat gewusst, er hat die Furcht des Volkes gesehen, aber er hat gesagt, blickt auf den Herrn, blickt auf seine Kraft, auf seine Macht, was er tun kann. Und dann lesen wir im Vers 9, das ist der 6. Hauptpunkt, wie Gott den Rat der Feinde Gottes zunichte macht. Da heißt es, als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Der Teufel macht Angst, es wird eine ganz große Drohkulisse aufgebaut und es ist wie so ein riesiger Luftballon, aber natürlich ein Luftballon, der dir massiv Angst machen soll. Und dann kommt praktisch wie so eine kleine Nadel, puff, und das Ding platzt, alles zusammen ist nur Luft. Hohle Luft habe ich so oft erlebt in meinem Dienst als Pastor. Da wird sowas an Angst verursacht und geschrien und Probleme und alles Mögliche. Und dann plötzlich macht es Puff und es ist weg und es ist wie nichts. Und Jesus Christus ist immer noch der auferstandene Herr, der seine Gemeinde liebt, der seine Gemeinde führt, der seine Gemeinde baut, reifen und wachsen lässt und so weiter. Der Teufel, der Angstmacher, aber auch der Lügner wird in der Bibel gesagt. Und es ist wichtig, das zu wissen, dass du, wenn diese Angriffe kommen, dass du damit entsprechend umgehen kannst, das einordnen kannst und in der Gnade Gottes damit umgehen kannst und dir nicht Angst einjagen lassen musst. Der Teufel, ich glaube, manchmal tun wir den zu groß machen. Der Teufel, ich weiß, er kann gewissen Schaden verursachen, er kann entmutigen, was wahrscheinlich mit das größte Problem ist, aber er ist gar nicht so stark, wie du und ich manchmal denken. Jesus Christus hat viel mehr Kraft und Macht. Und das ist genau das, was Nehemia macht. Er sagt, er wendet den Blick weg von diesen Lügen, dieser Angst, dieser Drohkulisse. Er wendet den Blick zurück, wohin? Zum lebendigen Gott, der dich liebt, in Jesus Christus, der auch etwas Gutes vorhat mit dir, mit mir, mit der Gospel Church, auch mit anderen Kirchen weltweit. Und dann sehen wir als letzten Hauptpunkt Verse 10 bis 17, mit Weisheit und Hingabe dienen. Wir sehen das Vers 10 und die folgenden Verse, die sind aktiv, die überlegen sich ganz genau, was wird gemacht. Die sind nicht naiv, die sind nicht blöd. Die haben jetzt plötzlich die Hälfte der Leute, die sind einfach da, um zu bewachen, zu beschützen. Und die andere Hälfte, die baut weiter an der Mauer, aber selbst die haben eine Waffe bei sich. Das heißt, die sind wirklich präpariert. Die sind weise. Und dann im Vers 14 wird beschrieben, dass das natürlich eine lange Mauer war. Das heißt, die konnten nicht permanent alles komplett sehr gut bewachen. Da hat er gesagt, der Nehemia, wir nehmen eine Posaune und wenn an irgendeiner Stelle angegriffen wird, dann benutzen wir die Posaune, um alle anderen zu verständigen und militärisch ganz schnell dorthin zu gehen, um entsprechend dort, wo der Angriff kommt, den Angriff abwiegeln zu können. Und dann schaut mal hier im Vers 17, das drückt auch etwas aus vom Nehemia und seinen engsten Mitarbeitern. Da heißt es, aber ich, Nehemia, und meine Brüder und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Ein jeder hatte seinen Spieß zu rechten. Das heißt, selbst in der Nacht, die haben nicht die Kleider ausgezogen, die haben sie angelassen. Warum? Weil sie wussten, jederzeit kann ein Angriff kommen und die haben mit solch einer Hingabe und Beispiel und Vorbild gedient. Die wussten, wie entscheidend es ist, dass sie vorausgehen und wirklich zeigen. Wir müssen keine Angst haben, aber wir müssen richtig aktiv sein und mutig im Glauben weiter bauen an der Stadtmauer, aber auch, wenn Angriffe kommen, diese abwiegeln. Überleg dir vielleicht mal jetzt oder auch heute Nachmittag, nächste Woche, wo sind Dinge, wo der Teufel bei dir Angst macht, Angst gemacht hat oder vielleicht gerade dabei ist, dir Angst zu machen. Und dann tut es was, was Nehemia sagt. Lass dir das zusagen, von Gott durch mich, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Jesus Christus hat es im Griff. Fürchte dich nicht, denke an ihn und denke an das, was Jesus Christus bereits getan hat, aber auch welche Kraft und Macht er hat, was er tun kann in deinem und meinem Leben, aber auch im Leben von uns als Gemeinde, aber auch im Leben von anderen Gemeinden hier in München, Deutschland. Lasst uns wirklich da beten, aber lasst uns auch mutig immer wieder an die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, herangehen.